Was für ein Verhör, keuchte Alice beim Rennen. Aber der Greif antwortete nichts als »Komm schnell« und rannte weiter, während schwächer und schwächer vom Winde getragen die Worte ihnen folgten. »Königin der Suppen. Wunder, wunderschöne Suppe.« Ende von Kapitel 10. Aufgenommen von Ellie, November 2009.